Mit der fristgerechten Zahlung der letzten Kaufpreisrate wurde der Forderungskatalog der Freien und Hansestadt Hamburg zum Grundstücksübergang erfüllt. Das Grundstück geht wie vertraglich vereinbart auf die Käuferin über und der Hochbau kann beginnen, sagt Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Später stellt sich heraus, dass für den Finanzierungsnachweis, den Siegner zum Prüftermin am 30. November 2022 vorlegen musste, ein volles Konto und eine Kreditvereinbarung reichten. Wäre das Konto einen Tag später leergeräumt worden, hätte es die Stadt nicht erfahren. Während die Stadt sich in Sicherheit wähnt, zieht die Hessische Landesbank ihre Finanzierungszusage Ende Februar zurück. Und keiner in der Hansestadt merkt es. Das Grundbuchamt bestätigte am 16. Februar 2023 den Eingang der Löschungsbewilligung Grundschuld ohne Brief von 35 Millionen für die Landesbank Hessen-Thüringen-Girozentrale. Des Weiteren ist die Signal Iduna mit 50 Millionen Euro engagiert. Ursprünglich hatte sie 100 Millionen Euro geben wollen, halbierte aber die Summe, nachdem die EZB vor der Signal gewarnt hatte. Die Commerzreal, eine Tochter der Commerzbank, zahlte über ihren Fonds Hausinvest 50 Millionen Euro Eigenkapital in die Elbtower-Projektgesellschaft. Faktisch will Benko den Elbtower, ein Projekt, das er mit 950 Millionen Euro kalkuliert hat, nun fast ausschließlich mit Eigenkapital bauen. Spätestens jetzt befindet sich die Signa im absoluten Krisenmodus. Benko versucht, Kapital aufzutreiben, bei bestehenden Investoren oder auch bei neuen. Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Allein die Baustelle des Elbtowers verschlingt monatlich 25 Millionen Euro. Im Herbst 2023 fällt der erste Dominostein. Nach und nach gehen Siegner Gesellschaften pleite. Die ausführende Baufirma Lupp stoppt die Bauarbeiten in 100 Metern Höhe. Mittlerweile sind Handwerkerrechnungen in Höhe von 37 Millionen Euro offen. Im Januar 2024 teilte die Stadt Hamburg mit, dass die Elbtower Immobilien GmbH und Co. KG einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat. Wie geht es nun weiter? Bis Dezember 2024 will der Insolvenzverwalter Martini einen Investor präsentieren. Ein Interessent hat sich im Sommer aus der Deckung gewagt. Dieter Becken, erfahrener Baulöwe aus Hamburg, will den Elbtower zusammen mit weiteren Geldgebern zu Ende bauen. Auch Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne könnte sich ein Konsortium mit Becken vorstellen, allerdings nur, wenn die Stadt die Hälfte des Elbtowers anmietet und sich darüber hinaus finanziell beteiligt. Doch in der Branche gibt man sich skeptisch. Abreißen sei besser als weiterbauen, lautete der Schluss eines Interessenten, als er mit dem Baufahrstuhl des Elbtowers wieder unten angekommen war. Ihn störte der Lärm, der Blick auf Straßen und Bahntrassen, zudem werde sich das Haus, so wie projektiert, nicht rechnen. Die Mietpreise seien völlig illusorisch. Die kalkulierten Mieten liegen teils über 40 Euro pro Quadratmeter. Der Vermietungsstand, der theoretisch 111.000 Quadratmeter, wird im Verkaufsprospekt von März noch mit 28% ausgewiesen. Inzwischen sind weitere Mieter abgesprungen, auch die Hamburg Commercial Bank zog zurück. Der Elbtower brauche einen weißen Ritter, sagt ein Ex-Signa-Manager mit Immobilienexpertise. Bis zum Baustopp waren bereits mehr als 300 Millionen Euro verbaut. Nur wenn man den Elbtower günstig kaufen könne, für 50 bis 90 Millionen, sagt er, dann könnte jemand vielleicht die Rechnung aufstellen. Allerdings kalkuliert ein Signa-Vorstand im Mai 2024 mit mindestens 900 Millionen Euro Baukosten, die noch anfallen werden. Trotz der düsteren Prognosen von Branchenkennern gibt sich der Senat bemüht gelassen. Aus Sicht der Hamburger Verwaltung seien die privaten Investoren am Zug. Die Stadt werde kein Geld in den Elbtower investieren, heißt es ebenfalls im Mai. Nur ein Rückkaufrecht für das Grundstück hat man sich als Stadt gesichert, für alle Fälle. Indes fragen sich Hamburgs Bürgerinnen und Bürger, wie es weitergeht. Desaster Elbtower, kurzer Olaf, was nun? Lautete ein Plakat, mit dem die Linke im Mai 2024 rund 30 empörte Frauen und Männer ins Bürgerhaus Wilhelmsburg lockt. Nur rund 5 Kilometer trennen den Stadtteil, in dem viele Menschen von Sozialleistungen leben, vom Elbtower und der Hafen City mit ihren modernen Bauten, Glasfassaden und breiten Boulevards. Wie in einem Klassenzimmer sitzen Heike Sudmann und einer ihrer Parteigenossen im ersten Obergeschoss zusammen. Man duzt sich und berichtet fahrig von der Historie des Elbtowers. Sudmann hat sich tief in das Thema eingefuchst. Selbst politischen Kontrahenten gilt sie als die vielleicht bestinformierte politische Gegnerin des Projekts. Sie berichtet über den Fehler des Senats, der Hafen City GmbH und wie sie in der Bürgerschaft oft mit offenem Mund dasitze und am liebsten einen Untersuchungsausschuss zum Elbtower einrichten würde, die CDU dafür aber nicht gewinnen könne. Nur in einem Punkt sei man sich einig: kein Cent öffentliche Gelder für den Elbtower. Als ein Senior die Veranstaltung vorzeitig verlässt, dankt er höflich und sagt: Ich gehe jetzt. Mir ist schon schlecht genug.